Und jetzt Brennerpass, der Bundesliga-Podcast. Hallo, hallo zum Brennerpass Bundesliga-Podcast. Und heute bin ich alleine im Küchenstudio, denn unser geliebter Co-Podcaster und die komödiantische Seele dieses Podcasts liegt zu Hause dermaßen krank und ansteckend, infektiös, widerwärtig mit Bundesliga-Gastritis, dass man ihn eigentlich gar nicht bei sich haben will. Ja. Hallo Rüdiger. Hallo Bernie. Ja. Du Rüdiger, was ist passiert? Ja, ich glaube, man nennt das Magen-Darm-Grippe. Oh. Genau, und das ist, ich kenne das ganz gut für mich. Ich bekomme das einmal im Jahr. Und dann habe ich eine sehr lustige Nacht und dann geht es meistens am nächsten Tag wieder oder am Tag drauf. Ja, aber diese eine Nacht ist dann mal sehr gut. Aber einmal im Jahr ist ja auch ist ein ganz guter Schnitt, finde ich. Einmal im Jahr? Ja, ich erinnere mich noch sehr gut an letztes Jahr. Das Problem ist, ich kriege danach meistens einen großflächigen Herpes. Oh, ja, gut. Über das ganze Gesicht gerne mal. Gut. Ich weiß, andere Leute kriegen ein Herpesbläschen auf der Lippe oder irgendwo unterm Auge. Ich kriege das, mein Gesicht ist bedeckt. Dein Gesicht ist Herpes. Ja. Ich bin Herpes. Ja, du bist Herpes. Ja. Rüdiger Herpes Rudolf. Aber ich danke ganz gut, dass wir momentan keine Selfies machen, ne? Ja, das, da wäre nur Jimmack dran interessiert, glaube ich. Es kommt dir und deiner Herpes entgegen. Kommt mir, ja. Gut, dann fasse ich mich heute auch mal kurz. Ich wollte eigentlich anfangen mit einer großen, du weißt ja, der überraschende Anfang des Bernie M. Ja. Wäre heute die König-Ludwig-Verschwörung gewesen. Oh. Ja, da ist ein Brief gefunden worden, quasi übers Wochenende. Ja. wo König Ludwig geschrieben hat, dass er er hat geistig einen sehr gesunden Eindruck gemacht in dem Brief, kurz bevor sie ihn abgeholt haben, dass es doch alles eine Frechheit wäre. Und man sagt jetzt auch, er hätte einfach mit zu viel Unverständnis und zu viel Ratio auf die Vorwürfe, dass er irre wäre, reagiert. Aha. Also er ist quasi zu ruhig geblieben, ne? So ein Ding. Ja, hätte er ein bisschen mehr... Die haben gesagt, die Leute haben gedacht, wo Vernunft ist, ist auch Feuer. Ja, aber wie gesagt, das sparen wir uns, wir müssen ja ein bisschen durchkommen. Das stimmt. Ich spare mir auch meinen Exkurs über Berliner Popjournalismus, wo man auch im Jahre 2016 noch sowas in die Zeitung schreibt wie, und wir reden hier von Pop-Buch-Bestseller-Autoren, wie berühmtige Bässe, brummende Beats und lauernd lockende Beats. Ne? Auch den Exkurs spare ich mir. Klingt nach Kamerad, ja. Ja, ist absolut. Also ein Deutschlehrer hätte dir jede dieser Formulierungen durchgestrichen. Ja. Dann spare ich mir auch die Champions League. Auf die gehen wir dann ein, wenn es richtig losgeht. Bayern trifft wieder mal auf Atletico. Ja. Aber hat einen richtigen Atletico-Besieger in seinen Reihen mit Carlo Ancelotti. Also diesmal wird es schon klappen. Und Dortmund auf Real Madrid zum 430. Mal. Naja, mein Gott. Gut. Das Tippspiel ist wieder da, ne? Bei Popular Demand. Ja. Ich bin so geroastet worden von unseren fünf Stammhörern. Ich habe aber ehrlich gesagt ein bisschen damit gerechnet. Ja? Ja. Tippen ist schon ganz nett. Aber du bist jetzt auch der Host, ne? Ich bin jetzt der Host. Ich bin der fünfte Offizielle. Ja, genau. Und du weißt... Genau. Ich werde auch sehen, ähnlich versuchen, ähnlich launige... nette Einladung zu schreiben, dass auch jeder dran denkt. Stichtag immer Donnerstag, außer bei englischer Woche Montag. Ja, okay. Gut. Ich trage mir das am besten jetzt schon alles in meinen Kalender ein. Aber jetzt erstmal Länderspielpause. Ah, fuck, Länderspielpause. Du freust dich ewig auf die Bundesliga, denkst du, endlich. Und dann ist quasi so ein, ja, dann... Dann kriegst du mal so kurz was hingeworfen. Und zwei Wochen lang kriegst du dann keinen mehr hoch. Ja. Aber es war kein so schlechter Spieltag. Nee, es war ein toller Spieltag. Vor allem dafür, dass es eigentlich hätte Hitze freigeben müssen. Das stimmt. Ja. Ich muss sagen, da habe ich auch zum ersten Mal über Herrn Obtenhöfe gelacht. Ein Spieler hat gesagt, er hätte sich gewundert, dass überhaupt angepfiffen wurde. Woraufhin er gesagt hat, ja, Augen auf bei der Berufswahl. Ja, weißt du was? Das ist witzig, dass du das sagst, weil ich dachte, das wäre so ein typischer Obtenhöfe Stefan Raab, Viva, Early Pro 7, 1999, 98 Witz. Siehst du? Also der Augen auf bei der Berufswahlwitz, der ist ja bei mir wirklich völlig undurch. Ist auch Kabarett. Gefallen. Und ich mag den Optenhöfel eigentlich ganz gern, aber ich finde so, seine Darreichungsform ist schon noch ziemlich 90er ruckzuck-mäßig irgendwie. Obwohl er jetzt hipster-mäßiger aussieht. Ja, er hat jetzt die Seiten geundercuttet und trägt einen Bart. Ja. Ja. Deshalb, er soll jetzt immer mit einem Single-Speed-Fahrrad zur Sportschaft Aber du, kein deutlicheres Zeichen könnte es geben, dass also früher hatte man ja gesagt, wenn gewisse Frisuren und Trends bei Fußballern angekommen sind, dann sind sie eigentlich vorbei. Ja. Das gilt jetzt nicht mehr bei Fußballern, jetzt ein bisschen trendweisender sind, vor allem seit sie den Swag so aufdrehen, du weißt ja unsere Website. Deshalb ist es jetzt so, wenn gewisse Frisuren und Trends bei Fußballkommentatoren ankommen, dann sind sie am absteigenden Ast. Ja. Meine Theorie. Ja, ich werde das nochmal drüber nachdenken, aber das klingt gut. Es hat sich bei uns ein Tipper eingetragen, den ich persönlich kenne und sehr schätze, mit dem Tippernamen. Bester Tippername finde ich die Saison jetzt schon. Daum in Buca. Das ist doppelt gut, weil zum einen ist er gerade in Bukarest. Er tippt aus Bukarest. Das finde ich schon mal eine Erwähnung wert. Und Christoph Daum, ich wusste es auch nicht, ist neuer rumänischer Nationaltrainer. Toll. Toll, oder? Toll. Wo es die alle hin verschlägt. Ja. Aber ich glaube, er macht das, weil er ein reines Gewissen hat. Ja. Stimmt. Natürlich. Ja. Natürlich. Nur mit reinem Gewissen kann man in Rumänien trainieren. Ja. Dann fangen wir doch jetzt einfach mal mit deinem Downbreak an, würde ich sagen. Ja, soll ich mal. Und vergessen wir bitte nicht, wir können heute nicht alle Segmente bringen, weil du krank bist. Wir können aber uns vielleicht an unser neues Segment erinnern, nämlich das gestrichene Segment. Am Schluss blicken wir zurück auf die Sendung. Vielleicht, ich hoffe, wir denken dran und überlegen, was hätten wir gerne gestrichen. Genau, okay. Gut. Ich hoffe, es ist nicht dein Downbreak. In diesem Sinne. Nee, der Downbreak ist da. Okay, gut. Gut. Nee, dass er so schlecht wäre, dass wir ihn im Nachhinein streichen. Das kann natürlich passieren. Okay. Nein, kann nicht passieren. Ich leg mal los. Ja. Der FC Bayern München. Kanter Binch besiegt Werder Bremen mit 6:0. Moment, Kanter Binch. Ist es eine Mischform aus Binch Winning und Kanter Sieg? Ja, genau. Ich glaube, es war jetzt das fünfte Mal so 6:0, 5:0, 6:1. Ich glaube, da kann man schon von Binch Gewinnen sprechen. Absolut, finde ich auch super. Kanter Binch gefällt mir gut. Ich möchte aber auch meine Formulierung Binge-Winning hier kurz mal festhalten, falls das so weitergeht beim FC Bayern. Ne? Alles klar. Gut. Gut. Alles klar. Der HSV und Ingolstadt treffen sich zu einem groß angelegten 1:1 Flashmob unter dem Motto Déjà-vu. Soll ich dazu was sagen? Ja, bitte. Der letzte Begegnung der beiden Mannschaften zu Beginn der Saison endete auch 1:1. Ah, okay. Gut. Gut. Donner, Blitz und Hagel verhindern nicht einen souveränen Heimsieg der geschätzten Kölner gegen Darmstadt. Oh, da hab ich gleich noch was, aber mach weiter. Im geilsten Spiel des ersten Spieltages gewinnt Gladbach gegen Leverkusen 2:1. Mhm. Frankfurt versaut es den Knappen 1:0. Beim BVB läuft nach dem 2:1 Sieg über Mainz alles nach Plan. Auch nach dem 2:0 Erfolg der Wölfe über Augsburg steht das Transferfenster immer noch auf Kipp. Florian ist der Schieber des Balles zum 2:1 Endstand über Freiburg. Der ist schön. Ja, da muss Hertha bis 10 noch irgendwie rein. Streich dran. Naja, gut. Und Rasenball Leipzig feiert einen 2:2 Einstand gegen Hoffenheim. Da muss man sagen, der Kicker, meine Lieblingszeitung, der hat jetzt schon wieder neue Namen gefunden. Ne? Du weißt ja noch, unser Lieblingsbegriff war ja jetzt letzte Saison die Fuggerstädter für die Augsburger. Ja. Jetzt hat er geprägt die Nagelsmänner gegen die Bullenhorde. Oh. Und ich muss sagen, wer so blumig seine Spiele schreibt, da muss ich fast vermuten, hört da jemand vielleicht den Downbreak im Brennerpass? Du, ja, wer weiß. Und lässt sich inspirieren? Ja. Der Kicker hat übrigens auch Social Media jetzt integriert. Ich habe mal auf Spieler, wenn ich auf so Spieler-Detailseiten gucke, da gibt es dann so eine Social Media-Leiste, wo dann so Emojis drin sind. Drei Herzen oder geiler Stecher oder Verkauf, sofort verkaufen oder irgend sowas in der Art. Hm. Na. Okay, dann eins wollte ich noch sagen, und zwar: Die Bundesliga erhält einen vierten festen Startplatz in der Champions League. Ach was. Das heißt, unter solchen Bedingungen könnte dann auch mal eine mittelmäßige Truppe wie Hertha direkt in der Champions League starten. Und zwar in einer Gruppe mit allen Manchester zum Beispiel oder so. Gut, zu den Spielen. Bayern-Bremen. Ja. Wir sind nicht mehr im Age of Ballbesitz. Nein. Wir sind unter Ancelotti jetzt im Age of Edgy Badge. Nämlich, ihr könnt den Ball schon mal kurz haben, aber ihr könnt eh nichts damit anfangen. Ja. Genau. Das ist den Zeitraum, wo ihr den Ball habt, nur um in für uns ausrichtsreiche Positionen zu laufen. Genau. Nur um die entsprechenden Fehler zu machen, um uns Torchancen zu ermöglichen. Genau. Genau. Das ist von Tiki-Taka zu Edgy-Badgy. Das hat er gut gemacht. Ja, absolut. Also, wobei man muss sagen, war Bremen jetzt noch nicht unbedingt das geeignete Thermometer für die wahre Spieltemperatur des FC Bayern. Ich glaube auch. Und der Frank Baumann hat ja im Interview gesagt nach dem Spiel, die ersten 8 Spiele, weiß nicht, ob er das wirklich so in seinem Kalender schon notiert hat, wäre Skripnik jetzt erstmal unantastbar. Aber dann. Na, ich glaube, der hat die Trainingsspiele mitgerechnet. Ich glaube, die nächsten 8 Spiele sind nach dem nächsten Bundesligaspieltag vorbei. Genau. Er meinte Ecken. Ja, genau. 8 Ecken, 1 Elfer. Genau. Dann ist mir bei dieser Berichterstattung über dieses Spiel ist mir aufgefallen, klingelt es eigentlich bei dir oder klingelt es bei mir? Ich glaube, es klingelt bei dir. Es klingelt bei mir, okay, gut, dann ignoriere ich das mal kurz. Außer es klingelt dann auch das Telefon, weil das hieße dann, meine Frau hat keinen Schlüssel dabei. Oh. Bei dieser Berichterstattung, unter anderem von meinem Anti-Lieblingsmoderator Steffen Simon, da ist ein ganz merkwürdiges Pep-Narrativ hat sich da eingeschlichen. Auch unter ein bisschen Mehmet Scholl und der, wie heißt er, der andere, Delling, genau. So als hätte man quasi sich der FC Bayern jetzt aus den Ketten der Sklaverei befreit und wäre jetzt endlich ein freier Mann nach 3 Jahren Unterdrückung katalanischer Besetzung. Ja, unfreiwilliger. Ja, so als hätte da, der beste Tor- und Punkteschnitt irgendwie jetzt mal, also ich glaube alles, was ja nicht geklappt hat, war das Champions League Gewinner, aber ansonsten waren es ja quasi ein Rekord hat ja den anderen gejagt in der Ära Pep. Ja. Und auch wenn ich das letzte Jahr Pep auch ein bisschen angesäuert war, aber was ich an Pep zum Beispiel immer gut fand, ist, dass er so Aufstellungen umgestellt hat, wenn irgendwas nicht geklappt hat, und relativ gut und clever umgestellt und sehr, sehr gut eingewechselt hat. Habe ich noch nie gesehen beim Trainer. Und selbst das wurde ihm jetzt plötzlich als Negativum ausgelegt. Dann hat man gesagt, Ancelotti, der alte Humanist, der lässt es halt laufen. Wenn die Spieler erstmal Platz sind, dann kann man eh nichts mehr machen. Hm. Also, ich muss sagen, das habe ich nicht so ganz, ich weiß gar nicht, also ich glaube wirklich, die Presse hat so einen persönlichen, im Englischen sagt man, einen Grudge gegen Pep Guardiola, wo sie jetzt so ein bisschen Ribéry-artig nachtreten, ne? Ja. Naja, auch mal Ancelotti wird irgendwann nachgetreten, weil wir haben es ja beide gelesen. Ancelotti hat ja auch gesagt, das, wofür du irgendwann engagiert wirst, das ist auch genau der Grund, warum du irgendwann auch wieder gefeuert wirst. Genau, weil du so ruhig mit den Spielern umgehst. Genau. Ja. Ja. Apropos, hat übrigens zu dem Thema, letzte Woche kocht es ja nochmal groß auf, Ribéry, unfaire Spielweise, bla bla bla. Ancelotti hat dazu gesagt, ich habe mit ihm geredet und er hat es dann schon verstanden. Das ist so ein bisschen wie, wie man Kinder erzieht, ne? Mhm. Ja. Gladbach Leverkusen, ja. Habe ich, muss ich zugeben, habe ich nicht gesehen. Ach was? Ja, man muss ja immer damit rechnen, dass es der letzte Sommertag gewesen sein könnte. Überhaupt, wer weiß. Das und stimmt. Da war ich dann nochmal kurz baden. Nee, okay. Obwohl Gladbach-Leverkusen war ja abends, ne? Nee, es war am Samstagabend. Verwechsel ich jetzt mit dem Leipzig-Spiel. Es war 17:30, glaube ich, Samstagabend. Nee, wo war ich da? Ach, da war ich mit meinem Sohn auf dem Tag der offenen Tür im Verkehrsministerium, wenn ich mich nicht irre. Ja, auch ein interessanter Ort, okay. Wo man so heiße Tage verbringt. Und da habe ich so viel, da haben die so viel gute Werbung für die App des Deutschen Wetterdienstes gemacht, dass ich mir die jetzt gleich runtergeladen habe. Ja. Man kann sehen, wie das Wetter an seinem Geburtstag war, als man geboren wurde. Ich hatte ja verschiedene Erkenntnisse bei dem Gladbach-Spiel. Ja, Entschuldigung, ja. Nee, Entschuldige. Eine sehr banale, aber jetzt ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Bitte? Gladbachs Raphael sieht aus wie Sanjay Shirova vom Comedy Club Kookaburra. Das werden viele unserer Hörer nicht verifizieren können, aber vielleicht können sie da mal reingehen und deine These überprüfen. Ich möchte darum bitten. Ja. Leno hat mit dem Gesicht pariert. Ja, er war mal kurz ohnmächtig. Ja, und sagte daraufhin, also nach dem Spiel, als Torwart musst du ein bisschen bekloppt sein und bereit sein, den Ball in die Fresse zu kriegen. Aber ich glaube, der Umkehrschluss ist ebenso zulässig, wenn man sagt, als Torwart kriegst du den Ball in die Fresse und bist danach ein bisschen bekloppt. Ja. Weil ich habe das gesehen, mir war das nicht geheuer, muss ich sagen. Mhm. Ja. Köln. Ja. Willst du noch was sagen zu Gladbach-Leverkusen? Nee. War ein super Spiel, was will man sonst sagen, ne? Ja, ich fand's auch super, ja. Also ich habe auch nur Zusammenfassung gesehen, aber... Bei beiden Mannschaften wird sich dann mal rausstellen, wie gut die Defensive ist, wenn sie dann auch gegen defensivere, wenn sie dann quasi gegen Mannschaften spielen, die auch auf Konter sind. Jetzt war es so ein Free-for-All, aber schön, wollen wir ja sehen. Dann ein Spiel, Darmstadt auf jeden Fall klar unterlegen. Ich würde von Übervorteilung reden, denn es war eigentlich kein Duell, es war ein Triple Threat, wie man im Wrestling sagt. Es war Köln und Gott gegen Darmstadt. Ja. Also ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, der 1. FC Köln hat im Dom vor dem Spieltag noch eine Messe abgehalten. Das machen die immer. Ja, ich weiß, aber das muss man sagen, das ist ein bisschen, das mit Kanonen abspatzen, finde ich. Ja. Das sollen sie doch mal machen, wenn sie gegen den FC Bayern spielen. Ja. Die armen Darmstädter. Ja. Was habe ich noch geschrieben? Ganz klar, Köln spielt nächstes Jahr Champions League zusammen, weil es eben den 4. Startplatz jetzt gibt, fest, ne? Wäre schön, es wird so sein, ist meine Prognose, ist mein Hot Take für diese Saison. Köln spielt nächstes Jahr Champions League. Bittencourt war schon gut drauf. Ja. Oder Köln spielt vielleicht Olympia in 4 Jahren. Geht das? Aber wenn sie Gott auf ihrer Seite haben, werden sie vielleicht ausgeschlossen. Ja, okay. Aber ich wollte gerade sagen, wo ein katholischer Wille ist, da ein Weg. Ah ja, na dann. Gut. Vielleicht tritt Köln als eigene Nation an. Medaillenspiegel, Russland darf ja nicht. USA, China, Köln. Ist egal. Gut, aber Darmstadt war auch ein bisschen dezimiert. Hier Captain Sulu hat gefehlt. Und Köln, ich glaube, der Stöger, der wusste extrem gut, dass Köln ist jetzt nicht unbedingt für seine permanent aggressive Spielweise bekannt oder Offensive. Und ich glaube, der Stöger der wusste schon, dass Darmstadt verunsichert ist, da fehlen Leute, das klappt alles nicht so ganz. Und so ist er einfach drauf los, ja, so auf in die Schlacht. Und bei Darmstadt fehlt auch wirklich diese, weißt du noch, diese dreckige Dutzend-Mentalität, die wir so bewundert haben am Anfang? Ja, ja. Die ist weg, ne? Die gegangen sind, waren jetzt vielleicht so im Vergleich gar nicht so wahnsinnig gut, aber glaube ich auch extreme Identifikationsfiguren. Mhm. Ja, Sandro ist ja weg. Sandro ist ja weg. Ja. Mhm. Die Trikots fand ich auch schon so, so semantisch irgendwie. Da stand Software. Da stand nur Software. Ist alles, was ich lesen konnte vom Sponsor. Das macht mir keine Angst als Gegner. Nee. Wenn der so angenehm. Ich habe einen Typen gesehen, der hat ein T-Shirt an, ich bin harmlos. Ja? Ja, und der war so ein Typ, ich habe auch gedacht, Junge, das musst du nicht jetzt extra draufschreiben. Hat es ihm sofort einen in die Fresse gehauen, offensichtlich. Sofort. Weil der schreit ja danach. Ja. Gut, HSV gegen Ingolstadt. Ja. Habe ich mich zuerst gefragt, wer ist Trainer von Ingolstadt? Ist es Kim.com? Nee, es ist Markus Kauczynski. Ja, genau. Der, muss man aber sagen, hat seiner Mannschaft irgendwie Respekt vor der zweiten Bundesliga-Saison, hat der seiner Mannschaft nicht verordnet. Also die hatten keinen Schiss. Nee. Also habe mich eigentlich gefreut. Also seh ich jetzt nicht unbedingt hier als Abstiegskandidat Nummer 1. Nee, ich auch nicht. Dann war Sexy Time in Hamburg. Der neue Sexgott-Kroate Alen Halilovic kam, aber konnte auch nichts ausrichten im Gegensatz zu seinem triumphalen Auftritt beim Pokalspiel. Aber ist als Sexy Time trotzdem vorgemerkt bei uns. Ja. Sehr gute Frisur. Der Trend, sag ich dir sowieso, geht wieder zu längeren Haaren bei Fußballern. Okay. Also zum Alex Meyer-Dutt natürlich sowieso, das hatten wir schon, aber auch mal zum naturlangen Haar, weißt du? Mhm. Ohne das Ganze aus und andere Kante. Also lange Haare ohne viel Frisur. Genau. Genau. Auch so ein bisschen out of bed. Mittellang out of bed. Auch so 90er. Auch so 90er Trope wie was hat der Oppendöffel gesagt? Augen auf bei der Berufswahl. Ah, Augen auf bei der Berufswahl, genau. Augen auf bei der Berufswahl. Auch Aaron Hunt. Ja. Jetzt Spielmacher. So ein bisschen mit auch beim HSV. Mhm. Ging so. Finde ich, was heißt ging so, klingt so negativ, ließ sich gut an, aber ich finde, es ist so die letzte Chance für Aaron Hunt nochmal ein Fußballspieler zu werden, der so ein bisschen Eindruck hinterlässt. Ja. Statt eher so helping hand zu sein. Würde mich freuen für ihn. Grundsätzlich hat mich der HSV jetzt aber auch nicht besonders gar nicht begeistert, aber auch nicht so besonders verunsichert. Ich bleib jetzt. Ist der HSV wieder jetzt egal? Ja. Ja, ah, ja. Das steht hier tatsächlich in meinem Skript, steht HSV ist die Mannschaft, die mir egal ist für diese Saison. Wir haben jetzt schon ganz schön lange über den HSV geredet. Aber. Ja, aber man muss ja mal anfangen, um dann zu dem Schluss zu kommen, eigentlich egal. Eigentlich egal. Ja. Ja. Augsburg-Wolfsburg. Ja. Schuster, Trainer des Jahres. Mhm. Und dann gleich. Und dann muss er gleich gegen Wolfsburg ran und den DFB-Pokal gegen Bayern. Ja, das ist hart. Kann er sich gleich beweisen. Ja. Irgendwie kein so spannendes Spiel, zumindest in der ersten Halbzeit, aber naja, war auch heiß. Dost ist jetzt bei Sporting Lissabon, hat sich aber in dem Spiel nochmal ganz gut verkauft. Ist das ein Wortspiel gewesen? Hab ich aus Versehen ein Wortspiel gemacht? Ja, hat sich verkauft. Ah, ja, sehr gut. Stimmt. Sehr gut, ich mache unbewusst Wortspiele. Dann Draxler, weiß nicht, ich habe nur die erste Halbzeit so ein bisschen aufmerksamer gesehen. Ziemliche Fehlanzeige, oder? Ja, mal gucken, ja. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit ein bisschen aktiver, aber jetzt so vom großen, ich zeig's euch allen. Genau. War es jetzt auch nicht. Manchmal vergesse ich, dass Blazikowski, Kuba, jetzt in Wolfsburg ist. Eigentlich vergesse ich es immer wieder und wenn ich dann irgendwelche Aufstellungen lese oder News über den Kader, bin ich völlig verdattert. Für mich war das so ein Dortmund-Lifer, war das für mich irgendwie. Ja, stimmt, bei mir auch. Ja. Rodriguez trifft, will aber auch weg. Gibt es eigentlich jemand, der nicht weg will aus Wolfsburg? Bei Dortmund? Nee, aus Wolfsburg. Nee, Rodriguez war Wolfsburg, ja. Ja, keine Ahnung, ich sag ja, das Fenster steht noch auf Kippe, die wollen alle weg. Ja. Dost, Rodriguez, Draxler, will irgendwie keiner wieder bleiben, ne? Komisch eigentlich, ne? Wolfsburg ist das so. Nur mal gucken, was der scheue Schlags, wie der sich so fühlt. Ja, genau. In einem halben Jahr. Vielleicht nimmt er ein bisschen zu. Was? Vielleicht nimmt er ja ein bisschen zu. Ach, er nimmt zu? Der Schlags. Achso. Ja. Ich habe so viel gereiert. Ich denke nur noch so abnehmen, zunehmen. Okay, ja. Wir lösen dich gleich. Frankfurt-Schalke. Da gab es ja im DFB-Pokal bei den Frankfurtern Raketen in den Familienblock. Ja, habe ich gesehen. Und weiß nicht, da könnte ich jetzt auch einen Witz machen, aber ich mache jetzt mal keinen, sondern sage eher, dass so Hooligans, ich finde, sind ganz schlecht fürs Karma. Ich glaube nicht, dass wenn eine Mannschaft oft durch so Hooliganismus auffällt, dass sie dann besonders viele gute Spiele abliefern. Mhm. Oder, kann sein. Dabei haben sie so schöne Trikots. Ja, aber letztlich haben sie auch gewonnen. Also das. Ja, weil sie auch gut gespielt haben. Ja, ich mochte das sehr gut. Eine sehr tolle Mannschaftsleistung, so alle zusammen und Alex Meyer voran, trotz verschossenem Elfmeter, hat mir sehr gut gefallen. Ist auch schwierig für mich, wenn meine Lieblingsmannschaft 2 und Lieblingsmannschaft 3 gegeneinander spielen, habe ich keine so richtigen, so richtigen Vorlieben. Hast du gehört, was Herr Heidel alles so gesagt hat? Da hat sich über die Bedingungen ziemlich aufgeregt, genau, im Vorfeld, ne? Ich war so ein bisschen an unseren Podcast erinnert, weil wir auch meistens bei dir in der Küche podcasten. Und er sagte, bei ihm wäre es auch so, die Besprechungsräume auf Schalke sind auch meistens Räume, wo vorher was gegessen worden ist. Ich befürchte, dass du das sagst. So. Es gab eine Hammer-Freistoß-Variante, hast du es gesehen? Irgendwie so in die Mitte rein und inmitten des Strafraums angenommen und abgezogen. Hand, nicht Hand natürlich, sondern Huntelaar. Huntelaar, das war ja, dann haben wir nicht getroffen, das war super. Aber dann war Radetzky-Marsch am Ball. Mhm. Du weißt, so heißt der Torwart. Ja, der Torwart, ja. Ja, genau. Warst du eigentlich am Samstag im Hauptmann von Köpenick? Nein. Ich glaube, ich habe da schon gewusst, dass ich krank werde. Also ich darf vielleicht... Da fühle ich mich nicht gut. Wir hatten ja auch noch telefoniert, aber Sonntag ausgehen, da war ich auch schon so seltsam leidenschaftslos. Ja. Und genau. Ja, ich dachte nicht, dass der noch in Köpenick... Ja. Also Max, wenn du das hier hörst, was ich hoffen will, dann... Es tut mir sehr leid, ja, ich hätte es sehr gern gesehen. Ja, Max, mir tut es auch leid, ich hätte es auch sehr gern gesehen. Aber Max, wenn wir dich wieder hier sehen, wäre... Ja. Unsere Art ist wieder gut, der Wiedergutmachung vielleicht. Ne? Du darfst auch in Uniform erscheinen. Ja, bitte, genau, in Uniform. Und dann rentiert sich auch endlich das Selfie wieder. Ja, genau. Rüdiger als Herpes, Max als Hauptmann von Köpenick und ich als ich. Cool. So, Kovac hat noch was Schönes gesagt, das muss ich sagen. Das Spiel haben wir verdient gewonnen, nicht nur, weil wir mal Latte hatten. Verstehst du nicht? Ich verstehe überhaupt nicht, was er meint. Also wahrscheinlich meint er, dass es einen Lattenschuss gab und der hätte auch reingehen können. Aber die Formulierung, der ist auch ein bisschen... Aber es gab ohnehin eine Menge Latte an diesem Spieltag. Auch Leverkusen-Gladbach, viel Latte. Und Rasenball-Leipzig, Hoffenheim auch viel Latte. Ja, stimmt. Aber wobei so Latte-Witze sind eigentlich auch ziemlich... Ja. Ziemlich neu. Wir sagen lieber Stange. Stange! Stange! Genau, das sagen wir. Aber ich gucke gerade Braunschlag auf Netflix, ist der Knaller. Ja, finde ich gar nicht so gut. Ja? Ja, jemand, der mit österreichischen Serien groß geworden ist, der, glaube ich, findet es nicht so gut wie jemand, für den es so eine gewisse kraftvolle Exotik hat. Ich find's extrem aufgesetzt. Okay. Mich hat's förmlich geärgert, muss ich sagen. Mir haben es auch viele Leute empfohlen, mein Tätowierer zum Beispiel, vor Jahren schon, und ich find's wahnsinnig aufgesetzt. Also mich hat die erste Folge ging mir dermaßen auf den Sack, dass ich nicht mehr weitergeguckt habe. Dortmund gegen Mainz. Ich finde, das hat Tuchel ganz gut zusammengefasst. Die Mannschaft haben gut gespielt, aber die waren halt verkrampft, weil sie es so sehr zeigen wollten. Ja. Dembele auch, Schürrle, wobei Schürrle hat sehr gut gespielt. Ja. Jetzt hat er Rücke. Aber auch da gab es wieder Pyro, diesmal von den Mainzern. Und ich würde sagen, man muss, um Pyro zu unterdrücken, habe ich mal einen radikalen Vorschlag, einfach pro Pyro-Aktion das nächste Spiel Geisterspiel, automatisch. Mhm. Ich verspreche dir, das hört sehr schnell auf mit dem Pyro. Mhm. Weil die Leute, und zwar Geisterspiel, egal wo die Mannschaft spielt. Ja, das ist ein bisschen blöd, wenn dann quasi die Allianz Arena dann leer bleibt, weil die Mainzer dann im letzten Spiel bei sich zu Hause gezogen haben. Nee, aber pro Heimspiel dann natürlich. Okay. Da bin ich mir sicher, das hört sehr schnell auf, weil die Pyromanen, das sind ja die in die Heimspiele gehen, die Fußball live erleben wollen, ne? Die ja quasi dieses Live-Gefühl, die ja Live-Publikum für ihre Pyro brauchen. Und wenn sie dann aber nicht ins Stadion dürfen, dann bringt die ganze Pyro nichts und dann haben wir quasi ein positives Perpetuum mobile des Pyro-Scheißegal-Seins und dann kann man es auch gleich bleiben lassen. Mal gucken, ob das funktioniert. Liebe DFL, pro Pyro ein Geisterspiel, meine Empfehlung. Ja. Hoffenheim-Leipzig. Ja. Hast du gesehen, wer da in der VIP-Loge gesessen hat nebeneinander? Alle drei mit weißen Hemden bzw. Blusen. Nee, da habe ich gar nichts gesehen. Da musst du jetzt einspringen. Ich sag's dir mal. Helene Fischer. Oh. Florian Silbereisen. Ah. Franziska von Almsick. Hey, Florian Silbereisen habe ich neulich gesehen bei seiner Sendung hier. Ja. Wie heißt es? Volksmusikstadel oder Musikantenstadel oder Superparade der Volksmusik? Sowas in die Richtung. Oder Top of the Stadel Pops. Ja. Keine Ahnung. Und der sah wahnsinnig sleazy aus. Unfassbar sleazy. Hm. Hatte der nicht, hatte, ich weiß nicht, wie es jetzt da am Sonntag war, aber der hatte da so einen schmalen Zuhälter-Bärtchen, so wie du. Ja. Aber auch noch mit Kinn-Accessoire. Oder wie sagt man bei, wie heißt es denn bei Jacken, wenn bei Jacken noch so ist? Applikation, ne? Eine Kinnbart-Applikation. Mm. Und relativ dunkle Haare, ich hatte den mal so als blond in Erinnerung. So Joko. Denkst du nur, weil der Silbereisen heißt? Nein, der sah mal aus wie, der und Joko sahen sich mal ganz ähnlich. Okay. Ja. Vielleicht hat er sich deshalb auch jetzt so, ja, so rassig südländisch geoutet, weil er irgendwie nicht mehr mit Joko verwechselt werden wollte. Ja. Hertha Freiburg, da muss ich nur sagen, da wurde wahnsinnig viel geschrieben, heute auch in der Berliner Zeitung und auch Kicker Online, über dieses Julian Schieber Comeback und dieses Last-Minute-Tor. Und ja, Julian Schieber hat auch gesagt, der Jubel war grenzwertig, es war Wahnsinn, was da passiert ist. Mhm. Und ich weiß nicht, ist es nicht, bestehen Julian Schieber-Geschichten nicht, sind es nicht ausschließlich Comeback-Stories? Kommt mir so vor. Ja. Ja, kann sein. Ich glaube auch. Gut, Rüdiger, ich habe dich genug gequält. Hast du noch Statistik, hast du wahrscheinlich nicht für uns heute? Nein, das wäre jetzt das, was ich hinten rüberfallen lasse heute. Okay, also die Hörer und ich, wir wünschen dir gute Besserung. Dankeschön. Wir hoffen, du bist nächsten Montag wieder fit. Wir podcasten Montag über irgendwas, worüber weiß ich gar nicht, über Länderspiele. Über Länderspiele im Allgemeinen. Oder wir podcasten einfach über die, wir machen eine Sendung nur mit überraschenden Anfängen. Gut. Und ich überlasse mich da, also und ich könnte mich dann vielleicht nochmal über die König-Ludwig-Verschwörung einfach nochmal ein bisschen noch breiter informieren und dann ein kleines Referat abgeben. Und wer weiß, vielleicht gibt ja das Länderspiel auch was her. Bezweifle ich jetzt mal, aber. Wen spielen sie denn überhaupt? Irgendwas, zwei skandinavische Mannschaften, Finnland, Norwegen, irgendwas in der Gegend. Und zwar in der Gegend wirklich wortwörtlich. Eins noch, da habe ich beim Kicker, nee, wie heißt der, Volkswagen, Doppelpass, Stammtisch oder so, bla bla bla, da habe ich was Lustiges gesehen, da hat sich der Thomas Strunz, hat sich darüber aufgeregt, er kann überhaupt nicht verstehen, es wäre doch überhaupt frech, dass so Leute wie Götze, die gar nicht gespielt haben, wie die überhaupt nominiert werden können, das ist ja schon eine Frechheit, dass der Jogi Löw überhaupt nominiert und die sind nicht fit und dann müssen die zur Nationalmannschaft etc. etc. Und dann hat erst Rudi Völler gesagt, naja, also in der Regel ruft der Jogi Löw einfach bei den Trainern an. Bei Leverkusen, beim Schmidt macht er das und er nimmt an, beim Tuchel macht das ganz sicher auch und fragt, ich würde den nominieren, ist es überhaupt okay? Dann sagt der Trainer ja. Und dann hat noch irgendein anderer, dann hat noch so ein Bildjournalist hat dann noch gesagt, so, ja, und er hätte auch gehört, dass die Trainer dann ganz froh sind, wenn alle bei der Nationalmannschaft sind, dann können die halt so Spiel 5 gegen 2 machen im Training, da geht nicht viel. Und so können die halt wirklich Einsatzzeiten bekommen oder halt ganz, ganz sinnvolle Testeinheiten im großen Stil machen. Also der Trainingswert ist wesentlich mehr, als wenn sie zu Hause sitzen mit Spielern aus der dritten Liga und dreimal im Kreis laufen. Also was mich... Und dann hat er, pass auf, lass ganz kurz mal. Und dann hat der Moderator gesagt, der Thomas Helmer, zu Strunz, na, jetzt, das waren gute Argumente, jetzt fällt dir nichts mehr ein. Und so war's. Okay. Thomas Strunz hat geschwiegen. Ah ja. Ich habe ein Interview mit Ancelotti gelesen, der sagte, die Belastung ist so groß, so viele Spiele, das Training besteht jetzt schon hauptsächlich aus Regeneration. Ist doch geil, oder? Du, Rüdiger, ein besseres Schlusswort können wir dir als gibt's heute gar nicht. Ich regeneriere mich und wünsche euch allen einen schönen Tag. Als Invaliden gar nicht mehr gönnen. Okay, tschüss, ich lege auf. Tschüss. Ja. So, jetzt ist Rüdiger weg. Jetzt bin ich alleine hier und könnte was wahnsinnig Gemeines über ihn sagen. Mache ich natürlich nicht. Weil Rüdiger, ich liebe dich und ich wünsche dir gute Besserung. Und es gibt keinen besseren Podcast-Co-Moderatoren als dich. In diesem Sinne, bis nächsten Montag in Old Freshness. Tschüss. Das war Brennerpass. Der Bundesliga-Podcast.